und präge ihnen das Gleichnis vom diesseitigen Leben. Es ist wie Wasser, das wir vom Himmel hinabkommen lassen, worauf sich damit das Gewächs der Erde vermischt. Dann wird es zu vertrocknetem Zeug, das die Winde verwehen. Und Allah hat ja zu allem völlig die Macht.